Ich beginne mit einem Zitat. In dem Wunsch nach Wahrung und Stärkung des Geistes der Solidarität und der Unterstützung zwischen beiden Staaten. Zitat Ende. Mit diesen Worten beginnt die Schrift eines Vertrags, den der deutsche Apparat zur Aussiebung des überschüssigen Lebens mit der Despotie Syriens am 14. Juli 2008 geschlossen hat. In dem am 3. Januar 2009 ratifizierten Vertrag wird die Abschiebung der Ausgesiebten in die syrische Hölle geordnet. Im deutschen Innenministerium sprach man alsdann zur Einordnung von 7.000 unmittelbar von Abschiebung Bedrohten. In dem Wunsch nach Wahrung und Stärkung des Geistes, der Solidarität und der Unterstützung zwischen beiden Staaten. Zu diesen Worten fühlte sich der deutsche Apparat in Tagen hingerissen, an denen die Despotie Syriens wieder eine Funktion einzunehmen schien. Einen Tag bevor der Vertrag über die Übernahme des hier überflüssigen und dort verdächtigten Lebens geschlossen wurde, wurde al-Assad, der syrische Präsident, von den Franzosen in Paris empfangen. Wenig später traf er zu dem Zweck der Kollektivgeburt einer Mittelmeerunion auf die weitere europäische Familie. Man wäre immer dagegen gewesen, Syrien auszugrenzen, hieß es in jenen Tagen aus dem Auswärtigen Amt. Betroffen von der deutsch-syrischen Kompanie sind neben Syrern, deren Asylersuch an dem menschenrechtlichen Kalkül scheitern, auch Menschen, die zuvor in Syrien nur geduldet waren oder über Syrien ihre Flucht nach Europa vollendet haben, etwa aus dem Libanon oder dem Irak. Mit einbegriffen sind auch so jene Menschen, die oder deren Eltern oder Großeltern während einer von Staats wegen organisierten Arabisierungskampagne aus dem Jahr 1962 aus der syrischen Nation ausgeschossen worden sind. Mindestens 100.000 Komanji sprechende Menschen wurden in jenen Tagen zu Staatenlosen gemacht. Sie hätten, so das syrische Regime, die Provinz al-Hasaka angrenzend zu der Türkei und dem Irak infiltriert und den arabischen Charakter Syriens bedroht. Die Staatenlosigkeit wird bis heute weiter vererbt. Für jene aus der Arabischen Republik ausgeschlossen gilt nicht nur eine rigide Residenzpflicht, sie sind einer ständigen Drangsalierung durch die Apparate und einer gnadenlosen Ausgrenzung von dem arabischen Sozialismus unterworfen. Unter den recherchierten Fällen von Abschiebung in die syrische Hölle befinden sich vor allem Menschen, die dem baptistischen Diktat über das infiltrierende Leben entflohen sind. Viele von ihnen Jesiden, die als denunzierte Teufelsanbeter Muslimen verhasst sind. Etwa am 7. Juli 2009 wird Abda H., eine Jesidin, die 9 Jahre zuvor Syrien entflohen war, zu dem Zweck ihrer baldigen Abschiebung in der Nähe Hannovers inhaftiert. Sie ist im 4. Monat schwanger, doch die Ehelichung vor dem Staat scheitert an fehlenden Papieren. Mit der Geburt ihres Kindes würde sie der erhofften Legalisierung ihrer Existenz näher kommen. So verfügt etwa der Vater ihres Kindes bereits über einen Aufenthaltstitel. Doch am 6. August wird Abda H. abgeschoben. In Syrien angekommen, wird sie 4 Tage inhaftiert, denn Geflüchtete sind der Republikflucht und der Schädigung des Ansehens der syrischen Despotie so oder so verdächtig. Der deutsche Apparat winkt später damit, dass Abda H. nach Ende einer 3-jährigen Einreisesperre sowie der Begleichung der Abschiebekosten zu dem Vater ihres Kindes kommen könne. Am 1. September 2009 wird Khaled K. nach 7-jährigem Exil und 11-tägiger Abschiebehaft in Büren nahe Paderborn nach Syrien abgeschoben. Nur wenige Tage später wird er verhaftet und nach dem berüchtigten Paragraph 287 angeklagt, Syriens Reputation geschädigt zu haben. Der deutsche Apparat hätte es wissen müssen, denn wenige Jahre zuvor starb sein Bruder an einer Hirnblutung nach der Folter, die in syrischer Haft endet. Nachdem die Inhaftierung des zuvor Abgeschobenen am 3. Januar 2010 vorerst ein Ende hat, flüchtet er über die syrisch-türkische Grenze vor seinen Peinigern. Am 1. Februar 2011 wird der jesidische Familienvater Badr N. und sein Sohn aus dem niedersächsischen Exil nach Syrien abgeschoben. Der Asylersuch der Familie scheiterte, zudem hätten sie die Apparate, Zitat, hartnäckig über ihre Identität getäuscht, Zitat Ende. Der Apparat argumentiert des Weiteren, dass der 15-jährige Sohn sich nicht dem Lernen widme, sondern mehr, Zitat, an anderen Dingen interessiert ist, gut aussehen, Mädchen beeindrucken. Zitat Ende. Als bei der Abschiebung die Mutter zusammenbricht, dürfen sie und ihre Tochter vorerst hierbleiben. Die Familie wird auseinandergerissen. Vater und Sohn werden nach ihrer Abschiebung von den syrischen Apparaten inhaftiert. Doch aus dem niedersächsischen Ministerium wird zugleich beruhigt, die Inhaftierung bezwecke nur die Identifizierung der Abgeschobenen. Das sei nichts als Prozedur in Syrien. Nach einer mehrwöchigen Inhaftierung flüchten beide aus Syrien. In Bulgarien werden sie aufgerieben, der Vater inhaftiert, der Sohn mit anderen Flüchtlingen kaserniert. Erst im Januar 2012 spricht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge der Mutter das Recht auf einen Aufenthaltstitel zu. Noch Ende März 2011, die Revolte gegen das syrische Regime forderte Tag für Tag mehr Tote, wird die Abschiebung eines weiteren Jesiden lanciert. Bahram, auch sein Asyl ersucht, scheiterte, befindet sich nach 11-jährigem Exil bereits in der Nähe von München in Abschiebehaft. Der Flug ist auf den 31. März datiert, als dann doch das Verwaltungsgericht sich seiner annimmt. Für das erste Quartal 2011 werden weitere 171 Abschiebungen nach Syrien angemeldet, bis die Apparate einer nach dem anderen sich entschließen, dass Abschiebungen nach Syrien vorerst auszubleiben haben. Es dauert dann noch bis Ende März 2012, dass mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zwei der rabiatesten Abschiebeapparate einen auf 6 Monate befristeten formellen Abschiebestopp nach Syrien beschließen. 6 Monate? Kalkuliert man ein, dass das syrische Regime bis dahin die Gewalt der Deserteure und Dschihadisten gebrochen und sich als einzig souveräne Gewalt über Leben und Tod in Syrien behauptet hat? Oder, wenn doch davon auszugehen ist, dass der Abschiebestopp verlängert und verlängert wird, wie der offene Krieg in Syrien kein Ende findet, will man den Geflüchteten trotzdem einhämmern, dass ihr Asyl vergänglich ist und ihre Existenz dem deutschen Souverän nichts als überflüssig? Die Befristung auf 6 Monate scheint auch an die Geflüchteten aus der syrischen Hölle adressiert zu sein, die noch irgendwo im türkischen oder griechischen Transit hängen. Auch bei größter Bedrohung eures Lebens könnt ihr auf zu viel Gnade nicht hoffen. Und so schiebt der deutsche Apparat weiter syrische Flüchtlinge nach Dublin II Kriterien ab. Und so ließ man etwa auf Welt.de am 10.01.2012 von 4 syrischen Flüchtlingen, 2 von ihnen Deserteure, denen nach mehrwöchiger Abschiebehaft in München die Abschiebung nach Ungarn droht. Für den 22. Mai 2012 soll ein weiterer Flüchtling nach Bulgarien abgeschoben werden. Der Bayerische Flüchtlingsrat erzählt aus dem Leben dieses Flüchtlings. Flucht aus Syrien über die Türkei nach Bulgarien, wo er 3 Monate inhaftiert wird. Nach der Haft schläft er weitere 3 Monate auf bulgarischen Straßen, bis er über Serbien nach Kroatien und Slowenien gelingt. In Kroatien wird er nach 10-tägiger Inhaftierung zunächst an Serbien abgeschoben, wo ihm mit der weiteren Abschiebung nach Syrien gedroht wird. So flüchtet er über Ungarn weiter nach Rumänien, aber auch dort droht ihm die Abschiebung nach Syrien. Als er später an der deutsch-tschechischen Grenze aufgerieben wird, wird er sogleich in der JVA München inhaftiert, wo ihm nun mit einer Abschiebung nach Bulgarien gedroht wird. Nicht nur, dass die europäischen Apparate zur Aussiebung des überschüssigen Lebens an den Geflüchteten demonstrieren, dass der Unterschied zwischen kapitalproduktiver Funktionalisierung und Müllwerdung der Menschen darin liegt, mit einem politischen Souverän identifiziert zu sein, der für die Menschen noch anderswo Gebrauch findet als in Kaserne und Moschee. Die selektive Asylpraxis verblombt die Todesstille in den Despotien, in denen die europäischen Apparate abschieben. Gewährt man zwar dem Gehetztesten unter den Dissidenten Asyl, diktiert man doch allen anderen zu schweigen. Wer vor der Flucht nicht gefoltert wurde, sei auch nach der Abschiebung hiervon nicht bedroht, solange man nur schweige. Wenn etwa der deutsche Apparat die Asylersuche von geflüchteten Homosexuellen aus dem Iran abschmettert, da es ihnen doch aufzubürden wäre, ihre sexuelle Lust vor der islamistischen Sitte zu unterdrücken, macht er nach und nach die Lüge eines Mahmoud Ahmadinejad zwar, in der Islamischen Republik Iran existiere keine Homosexualität. Da scheint es fast human zu sein, dass der tschechische Apparat noch vor kurzem homosexuellen Flüchtlingen aus dem Iran mit heterosexueller Pornografie konfrontiert und dabei den Blutfluss zum Penis gemessen hat, um zu garantieren, dass die Geflüchteten nicht über ihre Sexualität täuschen. Und so ist der deutsche Apparat auch immer wieder die letzte Instanz der islamistischen Despotie im Iran. Roja M. etwa floh mit ihren beiden Söhnen im Mai 1997 vor dem Tugendterrorismus aus dem Iran. Doch für den deutschen Apparat ist das erpresste Schweigen der Frauen unter dem Hijab eine kulturelle Bürde, die auch sie demütig auf sich hätte nehmen müssen. Ihr Asylgesuch wurde abgeschmettert, der deutsche Apparat ordnete alsdann ihre Abschiebung ab. Hierfür wurde sie aufgefordert, islamisch korrekte Fotografien von sich abzugeben, denn bei solchen, die mit weiblichem Haar zu provozieren waren, weigern sich die Beamten der Islamischen Republik, die für die Abschiebung in den Iran gefragten Papiere auszuhändigen. Roja empörte sich, sie werde sich nie wieder dem Hijab-Zwang fügen. Und so lag es an deutschen Polizeibeamten, Gewalt der islamistischen Despotie Irans auszuführen. Sie brachen bei Roja ein und zwangen sie unter physischer Gewalt, ihr Haar zu verhüllen. Dabei erlitt sie schwere Blutergüsse. Roja, die später anderswo Asyl fand, in den Vereinigten Staaten, ist nur eine von vielen. Nosrat Soltani, die wie Roja dem Zwangsapparat eines bayerischen Bezirkes unterlag, scheiterte mit einer Verfassungsbeschwerde. Die Zwangsanordnungen seien rechtsmäßig, so die deutsche Rechtsprechung. Gelegentlich, und damit ist die Humanität der Deutschen bereits ausgereizt, wird die Praxis der Zwangshijabisierung dadurch abgeschwächt, dass digitale Fotografien, auf denen Frauen mit unverhülltem Haar zu sehen sind, mit Grafiksoftware manipuliert werden. Im Weiteren werde ich einige Fälle deutscher Rechtsprechung in Sachen Asylersuche von Menschen, die aus dem Iran geflüchtet sind, vortragen. Etwa das Oberverwaltungsgericht Bremen bekräftigt am 8. Oktober 2010, dass nur jene Oppositionellen mit, Zitat, Asyl- oder Abschiebungsschutzrelevanten Repressionen bedroht sind, die aus der Masse oppositioneller Iraner hervorgetreten sind. Zitat Ende. Es hebt zudem hervor, dass auch die jüngsten Unruhen daran nichts geändert hätten. Dies entspricht der obergerichtlichen Rechtsprechung. Das OVG sehe keine Bedrohung von Geflüchteten, die mit der Kommunistischen Partei Iran assoziiert sind, soweit sie, Zitat, sich nicht exponiert haben, Zitat Ende. Das Verwaltungsgericht Hamburg bezieht sich am 26. Mai 2010 auf den Bundesverfassungsschutz, um zu konkretisieren, womit man sich denn angemessen exponiert habe. Eine Bedrohung sei nur dann anzunehmen, wenn man sich in der Führung einer Oppositionspartei, also im Zentralkomitee, befinde oder man eine andere wesentliche Funktion in der Opposition einnehme. Das VG sah im konkreten Fall keine Bedrohung eines Oppositionellen, da er erst seit zwei Jahren in einer exiliranischen Partei assoziiert gewesen ist und die lokale Sektion seiner Partei viel zu klein, dass seinem Parteiamt Relevanz zukäme. Das Verwaltungsgericht Darmstadt befindet am 19. März 2010, dass die Tätowierung eines christlichen Kreuzes den Abzuschiebenden im Iran nicht bedrohe. Dieses werde zwar den Verdacht einer Apostasie, also eines Abfalls vom Islam, bei dem islamistischen Apparat im Iran wecken und drohe den Betroffenen mindestens mit einem Verhör, doch allein darin liege, Zitat, noch keine unmittelbare und erhebliche Gefahr für das Leben des Abzuschiebenden. Das Verwaltungsgericht bezieht sich des Weiteren auf eine Expertise des Deutschen Orient-Instituts vom 26. Februar 1999, was zu jener Zeit auch unter der Führung von Udo Steinbach gewesen ist, der auch bereits in diesem Amt konferiert hat, etwa mit Muhammad Rami, dem Organisator der Holocaust-Leugner-Konferenz in Teheran. Demnach, also nach der Expertise des Deutschen Orientinstituts, sei die Konversion eines geborenen Muslimen ein, Zitat, absoluter Tabubruch, an dem auch nicht zu denken sei. Der islamistische Apparat gestehe dem Verdächtigen eine Frist ein, in der nachgespürt werde, ob die Konversion nicht allein des Erschleichens des Asyls bezweckte. Wenn dies so sein sollte, drohe keine weitere Repression, so das Institut. Dem VG zufolge ist anzunehmen, dass der Betroffene auch, Zitat, mit Blick auf die zu erwartenden lebensbedrohenden Konsequenzen im Iran nicht nach außen für die christliche Religion werbe und somit auch nicht mit Repression bedroht ist. Das ist der innerste Denkmechanismus des deutschen Abschiebeapparates. Wer schweigt, indem er oder sie die Rache der islamistischen Despotie rational einkalkuliert, werde auch nicht mit, Zitat, Asyl- oder Abschiebungsschutzrelevanten Repression bedroht. Jede Abschiebung reproduziert somit die repressiv erpresste Todesstille in einer Despotie wie dem Iran. Das Verwaltungsgericht Bayern etwa findet am 2. März 2010 lobende Worte über den Realismus des islamistischen Apparats, der die Funktion von Exilorganisation vor allem darin ausmache, Zitat, Nachfluchtgründe zu belegen, Zitat Ende. Das VW zweifelt daran, dass die islamistische Despotie aus der Assoziation des Klägers mit dem Zentralrat der Ex-Muslime auf einen todernsten Abfall vom Islam folgern würde. Das OVG Sachsen befindet am 10. November 2009, dass das Maß des islamistischen Repressionsapparates die Zuordnung des Betroffenen zu einer im Iran relevanten Oppositionsströmung sei. Eine Expertise des Deutschen Orientinstituts aus dem Jahr 2006, nach Geber zurzeit keine relevante Oppositionsbemühung von monarchistischen Gruppierungen im Iran. So, dass das OVG bezweifelt, dass exilierte Monarchisten nach ihrer Abschiebung in den Iran mit Repression bedroht seien. Wenige Monate nachdem das OVG Sachsen so geurteilt hat, wurden exakt am 28. Januar 2010 Mohammed Reza Ali Samani und Arashach Manipur hingerichtet. Beide wurden verdächtig, einer royalistischen Vereinigung angehört zu haben. Das VG Saarland sieht am 30. Oktober 2009 keine Bedrohung, dass im Iran die innerliche Distanzierung vom Islam und das Bekenntnis zum Atheismus als Apostasie geahndet werde. Das VG spricht zwar offen davon, dass im Iran zurzeit lanciert wird, die Todesstrafe als angemessene Ahndung des Abfalls vom Islam auch im kodifizierten Strafrecht aufzunehmen, doch schließt sich das VG dem BAMF, also dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, an, demnach auch ein Atheist ohne gröbere Bedrohung im Iran leben könne, soweit er nicht nach außen provoziere. Das VG Düsseldorf bekräftigt am 11. März 2009, dass Homosexuelle im Iran nur dann gefährdet seien, wenn sie ihre Sexualität nicht, Zitat, im Verborgenen ausleben, Zitat Ende. Das VG Düsseldorf zitiert zwar aus den iranischen Strafgesetzbüchern, wonach ausgelebte Homosexualität mit dem Tod oder Peitschenhieben geahndet wird, bezieht sich zugleich aber auf die Expertise des notorischen Deutschen Orientinstituts, wonach der islamistische Apparat nicht aggressiv gegen Homosexuelle vorgehe. Es, Zitat, sei eine Frage des Zufalls, als Homosexueller Objekt von Drangsalierung zu werden. Zuvor hatte bereits das VG Berlin befunden, Homosexuellen drohe keine asylrelevante Repression. Es sei anzunehmen, dass die drakonische Strafandrohung in dem iranischen Strafgesetzbuch vielmehr theoretisch seien, so das VG Berlin. Das kühle Kalkül des deutschen Apparats, nur dem der provoziere drohe Repression, ist eingebettet in die Kumpanei mit der islamistischen Despotie Iran, die Kälte gegenüber dem säkularen Aufbegehren, wie im Jahr 2009, die konkrete Solidarität bei der Unterdrückung der jüngsten Revolte, als da wäre etwa die Überbringung von Repressionstechnologien, das penetrante Kleinreden des despotischen Charakters der Islamischen Republik etwa, die antisemitische Vernichtungsdrohung oder eben die Todesdrohung gegen Schwule, alles sei nur Theorie oder Maulheldentum und die kulturalistische Einfühlung die islamistische Sitte. Doch die Geflüchteten sind nicht bloß Objekte von Rechtsbeugung, gegenüber denen der politische Souverän seine eigenen Prinzipien verrät. Pro-Asyl-Folgen erhielten aus griechischer Inhaftierung entlassene Migranten nur zu oft vortardierte Ausreiseanordnungen. Die fünftägige Frist, um auf dem Rechtsweg das erzwungene Ende der Flucht hinauszuzögern, war bei Aushändigung der Anordnung um Tage überschritten. Noch daran verrät sich, dass der Geflüchtete kein Subjekt ist, das das Recht hat, Rechte zu haben, sondern Objekt souveräner Intrige. Gesundheit. Zitat: Mit Diskriminierung macht man keinen Staat. Zitat Ende. So Pro Asyl, ohne Zweifel eine der honorabelsten Assoziationen in Solidarität mit dem flüchtigen Leben, aber die dann doch nur dem politischen Souverän verdächtigt, er suspendiere seinen eigenen innersten Kern, die abstrakte Gleichheit der Menschen. Und so reproduziert sich noch in den seltenen Momenten von Zärtlichkeit und Solidarität die Ideologie des Kapitalverhältnisses. Zwar ist unter dem Diktat des Kapitals nur fair, der zähesten Flucht des flüchtigen Lebens aus der Grauzone des Rechts in die Subjektform zu sekundieren, indem man es als Konkurrenz annimmt, doch reproduziert sich im Appell an den politischen Souverän der täuschende Schein jenes totalitären Verhältnisses, das das flüchtige Leben als überflüssiges produziert. Nicht die Menschen sind die authentischen Autoren ihres Lebens. Würde und zugleich Börde der Subjektivität erfährt das Individuum nur durch die autoritär-repressive Vergleichung durch das Dritte von Kapital und Staat hindurch. Nämlich, indem es die Arbeitskraft gegenüber seiner Individualität objektiviert und sie als ihm einzig eigene Ware vermarktet, indem es also seine Bedürfnisse in die Wertform transkribiert, sich als treue Härte der wahre Arbeitskraft verhält und von dem politischen Souverän zur Konkurrenz domestiziert wird. Wie die konkret zu verschiedenen Dinge des Lebens zur Ware synthetisiert werden, so die Menschen zur Gattung der Warenbrüter. Das Kapital ist es, das von dem Sinnlichen der Menschen abstrahiert, in der Vergleichung von dem Individuellen an ihnen absieht und sie als auswechselbare Exemplare der kapitalisierten Gattung konstituiert. Mit allen anderen als Rechtssubjekte gleich, also lebender Äquivalente zu den Nächsten zu sein, aber zugleich durch alle anderen als Marktsubjekte, das heißt als Konkurrenten, für überflüssig zu werden, ist das Verhängnis der Individuen als Kapital konstituierte Subjekte. Die bürgerliche Herrschaft, so Adorno und Horkheimer, ist beherrscht vom Äquivalent. Sie macht Ungleichnamiges komparabel, indem sie es auf abstrakte Größen reproduziert. Zitat Ende. Sie denunziert als Schein, Zitat, was in Zahlen zuletzt in der Eins nicht aufgeht. Zitat Ende. Das subjektivierte Individuum geht nicht nur in der Eins auf, es ist in der Konkurrenz null und nichtig, absolut fungibel. Was bedeutet, wenn man die Definition auf Wikipedia zur Hand nimmt, nicht individuell, sondern der Gattung nach bestimmt. Es kann also durch andere Exemplare gleicher Gattung und derselben Menge in jedem Moment ersetzt werden. Dem Elend des flüchtigen Lebens beizukommen, indem man den politischen Souverän an seinen eigenen innersten Kern erinnert, die Abstraktion des Individuums zum Subjekt kapitalistischer Akkumulation, ist nicht nur naiv, vielmehr noch verrät sich darin, dass noch im Moment des Aufbegehrens und der Solidarität dies im Namen des totalitären Äquivalenzprinzips geschieht. Es ist der Staat, der die kapitalkonstituierte Gattung wieder aufhebt und die gleichen nach Kriterien von Blut und Boden, also in Nationen und Völker, sortiert. Egalität, Gleichheit als innerster Kern der kapitalisierten Sozietät resultiert aus dem Zwang, unter dem herrischen Charakter der Ware gezwungen zu werden. Also aus der Gleichförmigkeit der konkret zu verschiedenen Dinge als Waren. Ignorant gegenüber allen in völkischen Mythen und rassistischen Gerüchten gehüteten Differenzen identifiziert das Kapital die Individuen zwar allein als seine potenziellen Verwertungssubjekte, doch diese drohen einer Abstraktion zu scheitern, die das Kapital an ihnen vornimmt. Die Gleichheit muss konkret als Konkretes nachvollzogen werden können, oder sie bleibt auch im Bewusstsein das, was sie ist, ein von außen aufgezwungenes, schlecht abstraktes, schrieb Gerhardt-Scheid. Subjektivität bedarf der Identifikation mit Staat und Nation. In der Nation kann das Unvergleichbare als Gleiches fantasiert werden. Nation heißt Unmittelbarkeit zu behaupten, wo in Wahrheit alles vermittelt ist. In ihr wird das schlecht abstrakte zwar nur vorgetäuscht, aber konkretisiert. Der Zwang, unter der wahren Form zu verschwinden, wird im Phantasma der national identischen Individuen nachempfunden und als dann zur schlechten nationalen Sitte gemacht. Der Staat ist der des Kapitals, weil er die Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft zu garantieren hat. Doch diese hat die Feudalbande zuerst durchrissen, um sie dann in der Nation als kollektives Kismet zu objektivieren. Umso mehr die Monade, also das einzelne Leben, in der Vergleichung mit seiner konstituierenden Auswechselbarkeit bedroht wird, desto mehr durstet sie nach dem politischen Souverän, der sie von den einen als Konkurrenten scheidet und mit den anderen zur Nation einhegt. Der Staat soll es sein, der ihre Austauschbarkeit, die ihnen wie ein Stigma eingebrannt ist, zu stunden hat, der ihren Wert aber nur vortäuscht. Dass der Staat die Arbeitskraft nationalisiert und als Land protegiert und die Arbeitskraft behält auf sich selbst, als einzige Appellationsinstanz einschwört, ist somit die stille Prämisse bürgerlicher Herrschaft. Zwar kann der zwangsdemokratisierte Staat nicht die Arbeitskraftbehälter von der Panik kurieren, auswechselbar, also an und für sich überflüssig zu sein, doch zumindest versiegelt er ihr Privileg, als Deutsche kapitalproduktiv sich zuerst betätigen zu dürfen. Im Asylbewerberleistungsgesetz verrät sich zugleich der Artenschutz nationaler Arbeitskraft. Es erhält das flüchtige Leben nur so weit, dass es nicht dahin sieht vor unseren Augen. Die Wartung des Körpers unterliegt der Verwaltung. Der Flüchtling muss zunächst einen konkreten Wartungsbedarf geltend machen, bevor er zum Arzt darf. Er ist so dem Ermessen des Sachbearbeiters zu unterworfen, aber was anderes ist sein Körper als eine Sache, ohne dass von ihr gebraucht gemacht wird. Bei Bedenken des Sachbearbeiters kann es noch zu einer Nachprüfung des Wartungsbedarfs durch einen Amtsarzt kommen, bis ein Facharzt aufgesucht werden darf. Dies hat häufig tödliche Folgen. Etwa am 14. Januar 2004 starb Mohamed S., ein Flüchtling aus Guinea. Der Sachbearbeiter sah zuvor keinen Wartungsbedarf seines Körpers, da Mohamed so oder so abgeschoben werde. Es ist Praxis in Thüringen etwa, dass kariöse Zähne nur mit Zahncement provisorisch gefüllt werden, aber bei andauernden Schmerzen sofort gezogen. Das Verwaltungsgericht Gera befindet, dass einer schweren Hüftgelenksnekrose, also dem Absterben des Hüftgelenkes, mit Opiaten beizukommen sei, die Kosten für eine OP, aber verweigert sie sich. Es ist also verrückt, die Politik zu ermahnen mit Diskriminierung, verunmögliche sie den Staat, denn vielmehr wäre die Ausgrenzung des verüberflüssigen Lebens, vor allem auch die völkische nach der Unterscheidung von Autochton und Allochton, als chronische Pathologie der kapitalisierten Gesellschaft zu kritisieren. Da dies ausbleibt, sind noch die aufrichtigsten Freunde des Asylrechts, also von Pro-Asyl über Amnesty International bis zur Caritas, gezwungen, die Geflüchteten auf den Grund der Flucht hin zu beäugen und eine akkurate Trennung vorzunehmen von Asylsuchenden, die durch einen tyrannischen Souverän in die Flucht gezwungen wurden, also politische Flüchtlinge, und allen anderen, die aus den Ruinen des Weltmarktes vor nichts als Hunger geflohen sind, um anderswo eine kapitalproduktive Funktion einzunehmen zu können. In dieser akkuraten Trennung von Asylberechtigten und fliehenden Arbeitskraftbehältern, die allein durch Definition des UNHCR, also der UN-Organisation für Flüchtlinge, keine Flüchtlinge sein, spiegelt sich die ideologische Zweiteilung des falschen Ganzen in Staat und Kapital, Politik und Ökonomie. Dass sie konkret zu verschiedenen und unvergleichlichen Dingen des Lebens einen Wert haben, ist den Menschen ein Naturgesetz geworden, gegen das Aufzubegehren eine Sünde an der göttlichen Schöpfung der kapitalisierten Gattung wäre. Doch auch zur Bewältigung der Abstraktionen, die das Kapital den subjektivierten Individuen abverlangt, bedarf es etwas Konkretes. Unter der Form des Subjekts können sich die Individuen nur so weit, das heißt ohne Mentaltraining oder andere Esoterik, als souveräne und authentische Autoren ihres Lebens denken, wie sie sich in den Staat hineinfühlen. Die ökonomischen Zwänge sind den Menschen zur zweiten Natur geworden. Hunger ist in ihnen nur etwas Ähnliches wie eine Wetteranomalie. Politik ist ihnen dagegen das Terrain des Streitens und Wärms um und für das ideale Katastrophenmanagement. Die Flucht in die Politik ist somit nur die andere Seite des Desinteresses an den Katastrophen der zweiten Natur also an den Katastrophen des Kapitalverhältnisses. Es ist nur die andere Seite der pathologischen Indolenz gegenüber dem täglichen Tod durch nichts als Hunger. Die Suspendierung der Gattung Mensch und der Ausschluss der für Überflüssigen ist die brutale Konsequenz jener Abstraktion, in der die Subjekte als Funktionäre kapitalistischer Verwertung sich von den konkreten empirischen Menschen trennen. Und wie diese Brutalität der Verüberflüssigung sich an dem flüchtigen Leben geltend macht, ist von Pro-Asyl und anderen detailliert dokumentiert. Doch der Ausschluss folgt nicht allein einem blinden Mechanismus. Es ist der politische... Entschuldigung. Es ist der politische Souverän, der, wie Joachim Brun schrieb, eine von allen geteilte Lüge für den Zutritt zur nationalen Arbeitskraft ausbrütet. Im Staat ist die terroristische Gewalt der ursprünglichen Akkumulation des Kapitals konserviert. Sie demonstriert sich als konstante Drohung, den Menschen Gewalt anzutun. Solidarität mit dem flüchtigen Leben muss also als konkrete Solidarität heißen, das natürliche Kriterium, also das nationale Phantasma zuerst, dann die Kapitalproduktivität und Staatsloyalität und die objektive Schranke, die Gewalt des Souveräns, also der Grenzschutz, Frontex und ähnliches, zu sabotieren. Hat jemand die Bombe auch für dich? Ne? Oh, ja, danke dir. Oder nur eine Sekunde warten. Nee, das ist okay, danke. Okay. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt schmatze. Als die Deutschen noch gezwungen waren, die Asylantenflut noch eigenhändig einzudämmen und das überschüssige und nationalidentische Leben auszuschwemmen, griffen Apparat und Volk wie ein Rädchen in das andere. Noch am selben Tag, dem 21. September 1991, an dem die Evakuierung des flüchtigen Lebens aus der sächsischen Provinz, aus Hoyerswerda, die Gewalt tut mir leid. Ich muss ein bisschen lutschen, ja? Ganz kurz. Die Gewalt des Pogrommobs honorierte, hausierte eines der Volksorgane der Deutschen mit einer Volksabstimmung, der nach 98% ihrer Leser für die Amputierung des Asylrechts votierten. Am selben Tag eben als aus Hoyerswerda, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo über Tage zunächst Vertragsarbeiter aus Vietnam und aus Angola, glaube ich, terrorisiert worden sind von rassistischen Banden, aber die auch Applaus bekommen haben von Menschen, die man nicht als solche kategorisiert hätte. Und der Politik fiel eben nichts anderes ein, als dann, nachdem auch Roma-Familien und andere Asylsuchende angegriffen worden sind, alle Menschen aus Hoyerswerda zu evakuieren, die dem Mob dort provoziert hätten durch ihr Fremdsein. Zwar fungieren heute die griechischen, italienischen, libyschen oder syrischen Frontschweine als Rammböcke gegen die Migrationsströme des überflüssigen Lebens, aber nicht nur in der Anonymität der Kommentarfunktion im World Wide Web wird kein Zweifel daran gelassen, dass der Mensch Material ist, dem bei Nichtverwertbarkeit und Unautochtonität die Halde droht. Im Schatten der europäischen Zivilisation der Produktion vegetieren im französischen Calais hunderte von Menschen im Dschungel, einer im Gestrüpp aus Plastikmüll improvisierten Behausung, bis diese mit Planierraupen überrollt wird und die Geflüchteten gezwungen sind, noch tiefer in den Wald zu drängen. Im griechischen Pagani werden flüchtige Waisen über Monate inhaftiert, bis das Gefängnis entleert wird und die jungen Geflüchteten in die Illegalität abgeschoben werden. In Italien, in Rom etwa, harren Geflüchtete in der Kanalisation aus, aus Furcht vor dem rassistischen Mob, Inhaftierung und Abschiebung in die libysche Wüste. Und von den Deutschen werden jene Menschen, die das Ressentiment als kollektiv und produktiv identifiziert und denunziert, also die Roma, in die Pogromhölle Kosovo abgeschoben, wo ihnen ein Leben auf bleiverseuchten Müllhalden droht. Mit der Dublin II-Verordnung vom 18. Februar 2003 kann ein Flüchtling nur in dem Staat Asyl ersuchen, über den er als erstes in die EU eingereist ist. Als Identifizierungssystem fungiert die Europäische Datenbank zur Speicherung von Fingerabdrücken, Eurodac, die ca. 500.000 Vergleiche pro Sekunde vornehmen kann. Infolge der Dublin II-Verordnung schieben die kerneuropäischen Staaten massiv an die innerste Front des europäischen Migrationsregimes ab, nach Polen und Tschechien, in die Slowakei, nach Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Italien oder Malta. In Ungarn werden Asylsuchende, unter ihnen schwer traumatisierte und schwangere Frauen, systematisch bis zu 12 Monaten inhaftiert. Pro Asyl dokumentierte jüngst die Zwangsverabfolgung von Opioiden wie Tramadol oder Hypnotika an die Inhaftierten. Inzwischen aber werden viele Inhaftierte aggressiv, so pro Asyl, wenn die Verabfolgung ausbleibt. Denn diese sei der einzige Moment, in dem sie der Enge entfliehen können. Es scheint, als wäre alles so eingerichtet, um ihnen bleiben einzuhämmern, dass Flucht nur als erstarrendes Leben zu haben ist. Das fixierte Mobiliar, das den Blick nach außen brechende Stahlgeflecht, die Suizide der Mitinsassen und die andauernden Drangsalierungen durch die Wärter. Im Jahr 2010 wurden 742 Flüchtlinge nach Ungarn mittels Dublin II abgeschoben. 2009 waren es 934 Abgeschobene. 261 Abschiebungen nach Ungarn vollstreckte der deutsche Apparat. Sie schieben somit am meisten ab nach Ungarn vor Österreich. Pro Asyl erzählt aus der Flucht eines 17-jährigen Afghanen. Flucht über den Iran in die Türkei, wo er zwei Monate inhaftiert und dann nach Kabul abgeschoben wird. Und dort bricht er wenig später wieder auf. Nun überwältigt er die griechisch-türkische Grenze, wird aber vom griechischen Apparat aufgetrieben und inhaftiert. Nach Ende der Haft wagt er die Route über den Balkan, wird in Tirana einen Monat und in Pristina 2 Tage inhaftiert. An der ungarischen Grenze wird er aufgetrieben und in einer Baracke für das flüchtige Leben gebracht, zunächst 3-tägig von allen anderen isoliert. Als ihm die Abschiebung in die griechische Hölle angedroht wird, wagt er die weitere Flucht. In Österreich wird er 10 Tage inhaftiert. Nach wenig mehr als 4 Monaten wird er nach Ungarn abgeschoben, wo ihn der Apparat 15 Tage inhaftiert. Bei der zweiten Flucht nach Österreich, etwas Menschenfreundlicheres liegt eben nicht auf der Route, wird er nach 3 Monaten wieder in Abschiebehaft genommen und nach Ungarn abgeschoben. Es folgen 15 Tage Internierung in einem speziellen Identifizierungszentrum und über 6 Monate in 3 verschiedenen Haftzentren der ungarischen Grenzpolizei. Wieder wagt er die Flucht nach Österreich, denn etwas Menschenfreundlicheres tat sich immer noch nicht auf, von wo aus er von seiner Abschiebung nach Ungarn bedroht in die Schweiz flüchtete. Nach 6 Monaten halboffener Kasernierung wurde er 5-tägig inhaftiert und nach Ungarn abgeschoben. Von dort floh er weiter nach Hamburg, wo ein ärztliches Attest über eine posttraumatische Belastungsstörung dem Verhängnis aus Flucht und Inhaftierung vorerst ein Ende machte. Hinter Ungarn sowie der Slowakei und Rumänien erstreckt sich die äußerste Front des europäischen Migrationsregimes, die Ukraine. Die Europäische Kommission finanzierte im Jahr 2008 der Ukraine 2 größere Inhaftierungszentren für aufgetriebene Flüchtlinge. In einem von diesen, in der Nähe der ukrainisch-slowakischen Grenze, entschlossen sich am 6. Januar 2012 über 50 Geflüchtete aus Somalia aus Protest zu hungern. Am 30. Januar, so Amnesty International, wurde dem ein Ende gesetzt. Eine Polizeieinheit nahm an ihnen eine Zwangseinflößung vor. Kaum ein flüchtiges Leben, das in der Ukraine weniger als 12 Monate inhaftiert wird. Weniger selten ist es dagegen so pro Asyl, dass aufgetriebene Flüchtlinge über Tage an Heizkörpern gefesselt werden. Seit dem 1. Januar 2008 verfügt die Europäische Union über einen Abschiebepakt mit der Ukraine, der nur noch aufgerundet wird durch die Blitzabschiebung von Asylersuchenden an der ukrainisch-ungarischen und ukrainisch-slowakischen Grenze. Nicht nur hier tut sich der Graben auf zwischen der noch wesentlichen und bereits verüberflüssigten Menschheit, zwischen Julia Timoschenko etwa und dem Geflüchteten aus der somalischen Ruine des Weltmarkts. Jüngst beschloss der konzentrierte Apparat der Europäischen Union zur Austreibung des überflüssigen Lebens, also die Europäische Grenzschutzagentur Frontex, mit der Türkei eine Intensivierung der Kooperation. Die Türkei wird nun, nachdem ihr ein Ende der unwürdigen Visabeschränkungen, so der türkische Außenminister, für die ihrigen versprochen wurde, Menschen, die über türkisches Territorium in die EU flüchten, aufnehmen und bis zu ihrer weiteren Abschiebung zwischenlagern. Inzwischen nehmen mehr als 80% der Flüchtlinge die Route über die Türkei nach Europa. Die meisten von ihnen werden von dem griechischen Apparat aufgerieben, der seit dem 12. März 2002 auf einen ratifizierten Abschiebungspakt mit der Türkei sich stützen kann. Kerneuropa verblommt mit der Funktionalisierung der Türkei als vorgelagertes Sieb des überflüssigen Lebens ihre Grenzen noch weiter. Die Europäische Union finanziert in Ankara und Erzurum, also in Zentralanatolien, 2 Inhaftierungszentren für je 750 Abzuschiebende mit einem Beitrag von 15 Millionen Euro. 4 weitere solche Zentren, in denen das überflüssige Leben bis zu seiner Abschiebung konzentriert wird, werden von der Türkei finanziert. Stark ausgelastet sind seit längerem die beiden Inhaftierungszentren nahe der türkisch-bulgarischen und türkisch-griechischen Grenze. In Van dagegen, nahe der türkisch-iranischen Grenze, überbringen Briten, Dänen und Tschechien der Türkei Kontrolltechnologien, ein Teilprogramm von Twinning, in dem die EU die Rationalisierung der Apparate in Staaten finanziert, um die sie sich zu erweitern denkt. Parallel werden 2 Migrationszentren in Van, dem Nadelöhr von Fluchtbewegungen aus dem Iran, installiert. In dem einen sollen Asylsuchende aufgenommen, also zwischengelagert und auf die Asylrelevanz ihrer Flucht gescannt werden. In dem anderen sollen die Ausgesiebten inhaftiert und zur Abschiebung in den Iran oder in den Irak konzentriert werden. Das türkische Migrationsregime inhaftiert vor allem Geflüchtete, die unschwer identifiziert werden können. Betroffen sind hier vor allem Menschen aus dem Iran und Irak, die in Kumpanei mit den Repräsentanten der Regime, von denen die Menschen geflohen sind, abgeschoben werden. Mit Syrien und alsbald Pakistan und Nigeria verfügt die Türkei über relevante Pakte, in denen sich die Staaten verpflichtet haben, abzuschieben und aufzunehmen. Mit Afghanistan befindet man sich hierzu noch in Gesprächen. Die Türkei ist so ein Laboratorium modernster Selektion des überflüssigen Lebens. Die Türkei nach wie vor den Artikel 1b1 der Genfer Flüchtlingskonvention geltend macht, also das juristische Schlupfloch, den Grund legitimer Flucht geografisch einzugrenzen, gewährt sie nur jene Menschen Flüchtlingsrechte, die aus Europa kommen. Wer tut das? Auf Asyl ist nur durch den Maklerdienst der UN-Organisation für Flüchtlinge, UNHCR, zu hoffen. Asylsuchende duldet die Türkei, wenn diese vom türkischen Innenministerium einen temporären Asylstatus zugesprochen bekommen. Und zwar nur so lange, wie ihr Such von der UNHCR auf Asylrelevanz abgeklopft wird. In der Folge eines temporären Asylstatus werden sie auf eine der 50 Satellitenstädte, zumeist in Zentralanatolien, verstreut, wo sie einer rigiden Residenzpflicht unterworfen sind. Soweit ein Geflüchteter vor dem UNHCR als Asylsuchender registriert und die Asylrelevanz der Flucht gescannt worden ist, kategorisiert diese sie nach der Aktualität eines Übersiedlungsbedarfs. Es liegt aber nun an der Gnade der Staaten und an ihren Kriterien, nach denen selektiert wird, wer das türkische Transit verlassen darf. Im Jahr 2010 erhielten 5.335 Flüchtlinge in der Türkei das Privileg einer Übersiedlung, davon allein 3.200 in die USA. In die 27 Staaten der Europäischen Union wurden nur noch 121 Flüchtlinge aufgenommen. Im Jahr 2011 waren nur noch 4.155 Flüchtlinge aus der Türkei die Aufnahme in einem Drittstaat, wovon 2.230 von ihnen der irakischen Hölle entflohen ist, während die USA 1.523, Australien 494 und Kanada 211 irakische Flüchtlinge aufnahmen, war die Gnade der europäischen Staaten mit, ihr dürft raten, 2 Flüchtlingen ausgereizt, Schweden und Norwegen. Inzwischen rühmen sich die Deutschen, dass sie ein eigenes Übersiedlungsprogramm lanciert hätten. So etwa 900 Menschen dürfen demnach in den nächsten 3 Jahren nicht nur aus der Türkei einreisen. Wer kaum auf ein solches zu hoffen hat, wagt die weitere Flucht über die türkisch-griechische und türkisch-bulgarische Grenze. Fungiert die Türkei als vorgelagertes Sieb, wird im griechischen oder bulgarischen Schattenkern Europas das flüchtige Leben aufgestaut, mit dem kühlen Kalkül, dass die Geflüchteten vor dem Hass, der sie trifft, kapitulieren. Wenn nicht vor der Strömung des 206 Kilometer langen Grenzflusses Meric oder griechisch Efros in den Tod gerissen oder von der Ägäis geschluckt wird, wenn nicht von knochenzerschmetternden Felsen begrüßt wird oder an Unterkühlung stirbt, wird vom griechischen Apparat aufgerieben und entkommen, tut kaum einer obligatorisch bis zu einer Dauer von 6 Monaten inhaftiert. Ohne dass es zu einem individuellen Screening der Asylrelevanz kommt durch den griechischen Apparat, denn das flüchtige Leben ist hier kein Individuum mehr, sondern nur noch identisches Exemplar des lebenden Überschusses, wird den Aufgeriebenen administriert, sich wieder zu verflüchtigen, sobald sie aus der 6-monatigen Haft entlassen sind. Die Zeit am 4.2.2010 schrieb in einem seltenen Moment von Scham über die Flucht jugendlicher Flüchtlinge. Etwa über die Nussschalen, die an den kantigen Felsen zerschlagen und mit ihnen die Körper der jungen Geflüchteten. Über die Gräber von 40 bis 60 tödlich Aufgeriebenen, die neben den Gartenabfällen eines griechisch-orthodoxen Friedhofes ausgehoben werden und nach 3 Jahren wieder geebnet werden, um weitere tote Körper zu verscharen. Über den 16-jährigen Milat, der aussagt, dass die Griechen ihn und andere Flüchtlinge noch auf dem Meer aufgerieben und in türkisches Gewässer bugsiert hätten, gefühlte 2 Kilometer von der türkischen Grenze alleingelassen auf einem von den Griechen zerstochenen Schlauchboot. Über die auf unbevölkerten Dry Islands gebrachten Kinder auf Pro Asyl dokumentierte diese Praxis und über Pagani auf Lesbos, einem der berüchtigsten griechischen Inhaftierungszentren, in denen bis Ende Oktober 2009 jugendliche Flüchtlinge konzentriert wurden. Über die dortigen Matratzen, die mit Kloake auf den ständig verstopften Klosetten sich vollsaugen, über die täglichen Kämpfe, wer im Kot schlafen muss und wer nicht, über Ärzte, die nur mit Blickkontakt durch das Stahlgeflecht die Geflüchteten besehen dürfen. Und über jugendliche Flüchtlinge, die sobald ihre Inhaftierung endet, gezwungen sind, in der Illegalität zu verharren und denen von Polizisten die Knie zertrümmert werden. Über provisorische Behausungen im Wald oder in ausrangierten Waggons und über rassistische Banden, die das Übrige tun, damit die Geflüchteten einhämmert, dass die Flucht nie enden wird. Doch auch in diesem seltenen Moment von publizistischem Charme über den Krieg gegen das flüchtige Leben erscheint dieser noch als Anthropologie. So ließ man von neuen Völkerwanderungen, die Europa heimsuchen, nicht aber von den Revolten, die den griechischen Apparat zwangen, Pagani zu evakuieren. Denn jugendliche Insassen haben ihre kloakenverseuchten Matratzen verbrannt und immer wieder Parolen gerufen wie »We want freedom, we don't want food«. Wir haben einige Fotos, die können wir jetzt auch in diesem Moment kurz zeigen, über Pagani, den zu dieser Zeit größten Inhaftierungszentrum in in der Nähe der griechisch-türkischen Grenze auf Lesbos, der im Oktober 2009 eben geschlossen worden ist, aber eben erst nur durch die Revolte von Jugendlichen, die ihre Matratze verbrannt haben und massiv protestiert haben gegen die Inhaftierung ihres Lebens. Soll ich mal die Lampe ein bisschen mal seitlich stellen? Ja, das bekomme ich auch. Müsste so gehen oder nicht? Nee, ich meine damit, man auch vom Beamer her was sieht, damit ihr nicht drinsteht. Also in diesem Inhaftierungszentrum werden ältere Männer, Jugendliche und die Frauen mit den Kleinkindern getrennt. Also hier sieht man Jugendliche so zwischen 14 und 18 Jahren, die häufig ohne ihre Eltern flüchten. Kannst gerne weitermachen. Ja, du kannst ja auch das Mikrofon nehmen, dann verstehe ich alle zum Beispiel. Hat mich niemand verstanden? Ja? Das ist natürlich sehr professionell jetzt, schön runtergefadet. Los geht's. Ja, das ist hier die Zelle, wo die Frauen mit den Kleinkindern inhaftiert werden. Und es gab nur sehr selten denn die Möglichkeit, wo dann die Familienväter, die von ihren Kindern und Frauen getrennt gewesen sind, nur durch die Gitter ihre Kinder zu begrüßen und zu küssen und zu umarmen, wie das möglich ist, das werden wir gleich auch noch sehen. Kannst gerne weitermachen. Hier sieht man das, wo ein Familienvater diese seltene Möglichkeit bekommt, seine Kinder zu umarmen, aber eben nur durch das Gitter. Und so wurden eben auch, so war es eben auch nur möglich für Ärzte, kranke Menschen zu besehen. Das ist jetzt hier woanders, das ist in Calais, also das sind Flüchtlinge, die versuchen von Frankreich nach England zu kommen und die dort in dem sogenannten Dschungel ausharren. Darf ich kurz was zwischenschmeißen? Gerne. Ich weiß nicht, ob jemand da aktuell auf Facebook bei uns war. Der Mandana wird jetzt gedroht, wenn sie das Zelt nicht verlässt, weil sie gerade die Residenzpflicht verletzt, in der sie am Streik teilnimmt, dass ihre Tochter in eine andere Gemeinschaftsunterkunft verlegt wird, als in der sie noch zusammen wohnen. Also das haben wir jetzt aktuell hier in Würzburg, dass da gedroht wird, die Tochter von der Mutter zu trennen, wenn sie nicht hörig ist und aufhört zu protestieren. Wie krass ist das für mich? Ja, das wird auch ein Palais sein, wo die Menschen versuchen, eingeschlossen in Containern nach Dover, also nach England, weiter zu flüchten, wo sie dann häufig Verwandte haben oder Freunde. Das ist jetzt wieder ein Pagani, und das ist dann der Jugendknast. Und hier sieht man die Parolen: We want freedom, we don't want food. Das wird die Männerzelle sein. Ja, ich glaube, das war es doch wieder. In Patras, dem griechischen Brückenkopf nach Kerneuropa, konzentrieren sich jene, die es wagen, eingeklemmt unter dem Fahrgestell oder anderweitig riskant davonzukommen. Auf eurotransport.de, das ist ein Fachverlag für Logistik und Transport, empört man sich inzwischen über die Repression gegen ihre Klientel, die in einen Konflikt hineingezogen werden, der nicht ihrer ist, und der Schleusung verdächtig werden, weil sie für einen flüchtigen Moment den Blick nach blinden Passagieren vergaßen. Pro Asyl dokumentierte jüngst den systematischen Charakter roster Gewalt des griechischen Apparates gegen das flüchtige Leben in Patras. Und doch ist er erst im nächsten Moment dein neofaschistischen Pogrommob, der mit einem Bagger eine Industrieruine, in denen Flüchtlinge hausen, einreißen möchte, wie etwa am 22. Mai 2012. Und so macht sich der griechische Apparat auf, das noch eben auf der Inhaftierung in die Illegalität entlassene flüchtige Leben wieder zu internieren. Ende April wurde das erste von bis zu 50 Internierungszentren für illegale Migranten nordwestlich von Athen aufgemacht. In jedem dieser Zentren, bestehen aus mit Stacheldraht eingezäunten Containern, sollen ca. 1000 Abzuschiebende inhaftiert werden. Der Taz folgen wird die Europäische Kommission allein im Jahr 2012 die Internierungszentren mit bis zu 30 Millionen, im Jahr 2013 mit bis zu 40 Millionen Euro mitfinanzieren. Und so ist der Krieg gegen das flüchtige Leben nicht allein ein griechischer, vielmehr ein europäischer unter dem strategischen Kommando von Frontex. 25 Staaten aus der europäischen Familie bringen sich mit Mensch und Material in die Frontex-koordinierte Mission Poseidon ein, bei der eher reguläre Migranten an der türkisch-griechischen Grenze aufgetrieben werden. Nach der Identifizierung, die selten länger als 20 Minuten dauert, werden die Geflüchteten dem griechischen Haftregime ausgehändigt. Zu Beginn des Jahres lud Frontex die Avantgarde unter den Produzenten von Drohnen ein. Auf dem Parcours wurden verdächtige Bewegungsströme simuliert, die von den Drohnen aufgenommen und ohne dass auch nur eine Sekunde verloren wird, an die nationalen Kommandozentren übermittelt werden. In dem hochtechnologisierten europäischen Grenzüberwachungssystem Eurosur werden die Erkenntnisse von Satelliten, Radarstationen und Drohnen sowie weiteren sensiblen Sensoren gebündelt, um in der polnischen Frontex-Kommandozentrale zu echtzeitnahen Risikoanalysen zu kommen, die dann an die nationalen Koordinationszentren überwacht werden. Indessen militarisiert der griechische Apparat seine Grenzen zur Türkei. Sein Militär hat mit dem Ausheben eines 30 Meter breiten und 7 Meter tiefen Grabens begonnen. Der mit Wasser geflutete Panzergraben soll 120 Kilometer lang werden. Den auf 10 bis 12 Kilometer begrenzten Stacheldrahtzaun wird die Europäische Kommission nicht mitfinanzieren, denn es mangele an Effektivität, Migration zu verhindern. Anders dagegen das von der Kommission mitfinanzierte Konsortium Talos. Talos konstruiert mobile Maschinen, also Roboter, die verdächtige Objekte aufspüren. Der Prototyp eines solchen Roboters wurde am 18. April 2012 in einer polnischen Militärakademie präsentiert. Doch im deutschen Bundesministerium für Inneres ist man mit dem griechischen Apparat immer noch unzufrieden. Hans-Peter Friedrich forderte am 17. April 2012 mit seinem französischen Amtskollegen einen Kompensationsmechanismus, sobald ein abtrünniger Staat aus der Schengener Familie seine Verpflichtung nicht nachkomme, die europäischen Außengrenzen zu hüten. Eine auf 30 Tage befristete systematische Binnengrenzkontrolle müsse jedem Staat zustehen, dies liege in der Natur der nationalen Souveränität. Eine weitere, zwischendurch entschärfte Front des europäischen Krieges gegen das flüchtige Leben liegt zwischen Italien und Malta und Libyen. Infolge der engen Kumpanei europäischer Apparate mit Mauretanien und anderen afrikanischen Transitstaaten erfreute sich Spanien, dem Nadelöhr von Migrationsbewegungen in jenen Jahren, eine Abnahme der eher regulären Migration zwischen 2006 und 2008 um 74%. Doch mit der Integration von autoritären bis despotischen Regimen wie Marokko, Mauretanien und anderen in den europäischen Apparat zur Migrationsverhinderung verschoben sich die Fluchtrouten, was für die Flüchtlinge ein Unterschied zwischen Leben und Tod sein kann. Zwischen 2006 und 2008 nahm die eher reguläre Migration nach Italien um 64% zu. Der relevanteste Transitstaat war nunmehr die libysche Despotie. Doch es dauerte noch bis Juli 2009 und auch diese Fluchtroute war blockiert. In den Wochen zuvor unternahmen Libyer und Italiener kollektive Patrouillen. Hunderte Geflüchtete wurden in die libysche Rille abgeschoben. Was für eine exklusive Kumpanei Italiens mit der libyschen Despotie erschien, verdeckte nur die Intensivierungsbemühungen der Europäischen Kommission, Libyen zu einem rationalen Migrationsregime zu trimmen. Als erstes im Jahr 2004 wurde als edle Geste den Libyern unter anderem 1000 Leichensäcke überbracht. Später empfing die libysche Despotie eine Frontex-Delegation, die zum einen 60.000 inhaftierte Migranten in Libyen zur Notiz machte und zum anderen einen Mängelkatalog an Repressionsmaterial. Die Europäische Union finanzierte überdies Optimierungskampagnen an der libysch-algerischen und libysch-nigrischen Grenze mit. Eine weitere Forcierung der europäischen libyschen Kompanie drohte nur noch am libyschen Antiimperialismus zu scheitern, das heißt, seine Repressionsgewalt nicht unter eingebildetem Wert zu verkaufen. So wollte etwa die Europäische Kommission die Kosten der Abriegelung der südlichen Grenzen Libyens auf 20 Millionen Euro festklopfen. Al-Gaddafi dagegen drängte auf 5 Milliarden Euro. Ein effektives Grenzkontrollregime entlang der libyschen Südgrenze wurde dann wieder von Italien forciert. Die Kosten, 300 Millionen Euro, sollten anteilig von Italien und der Europäischen Union übernommen werden. Auch wenn später die nunmehr herrschenden Banden in Libyen sich mit ihren Pogromen gegen dunkelhäutige Migranten für jene Funktion empfohlen haben, die zuvor das Al-Gaddafi-Regime eingenommen hatte, also die Funktion als vorgelagerter Rammbock gegen eher reguläre Migration. In den Monaten des Ruins der libyschen Despotie wurde sein Krieg gegen das flüchtige Leben zu dem noch einzigen Argument für Al-Gaddafis Verbleiben. Es drohe nun die große Flut, so las man etwa in der Zeit am 10. März 2011, als wäre Migration nur eine Katastrophe der ersten Natur. Doch die Kälte der Europäer trieb auch diese aus. Ende März 2011 trieb ein manövrierunfähiger Kahn, beladen mit 72 flüchtigen Menschen, 15 Tage in einem Gewässer umher, in dem doch in jenen Wochen die maritime Macht von Europäern sich konzentrierte. Ein eritreischer Kleriker kontaktierte den italienischen Apparat, doch vergebens. Ein Militärhelikopter kreiste über den Kahn, doch vergebens. Denn mehr als trockenes Gebäck und Wasser, das abgeworfen wurde, war nicht übrig. Die Strömung trieb den Kahn auf ein weiteres militärisches Objekt zu, vergebens. Die Überlebenden, es waren am Ende 9 von 72, sagten aus, sie hätten dabei die toten Säuglinge in die Luft gehoben, doch vergebens. Die spanische Fregatte Mendez Nunes befand sich in der Nähe, doch vergebens. Frontex spürte in jenen Tagen den flüchtigen Leben vor den Küsten Italiens und Malta auf, in der Operation Hermes, doch auch hier vergebens. Umso mehr die totale Kontrolle über die europäischen Außengrenzen droht, um das überflüssige Leben außen vor zu halten, desto mehr Menschen sterben alleingelassen in größter Bedrängnis auf der Flucht. Was wie ein Paradoxon erscheint, liegt in der Logik der Spaltung der Gattung Mensch nach den Kriterien seiner Auswechselbarkeit und dem Mechanismus von nationaler Ideologie, dass der politische Souverän die Austauschbarkeit der einen stundet bzw. ihren Kapitalwert nur vortäuscht und die anderen nichts als flüchtiges Leben sind. Das war der Vortrag. Danke für euer Interesse.